Ja. Gedanken machen, die überhaupt nichts mit unserer Welt zu tun haben. Das Irrsinnige ist also, dass wir Menschen, obwohl wir evolutionär begründet sind, uns weit über unseren eigenen Anschauungs- und Anpassungsraum hinaus in die Welt kulturell und auch mit unserer Erkenntnis ausbreiten können. Das ist eine großartige Sache. Und kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten kann das. Wir verfügen über Fähigkeiten, die weit über das hinausgehen, was wir haben müssten, um einfach nur zu überleben. Das allerdings führt auch dazu, dass wir eine gewisse Verantwortung für das haben, was wir tun. Also wir können nicht so sagen, ja, wir sind ja nur einfach so Natur. Karma. Das Schmutz und die Schönheit gehören für immer zusammen. Deswegen nehme ich immer ein bisschen von beiden mit. Zechenteich, Blätterteig, Metzgerei, die Mandelbrotmenge. Die fraktale Quasselstrippe. Der Kaffee frisch gemahlen wie ein Bild in der Mitte. Im Borderlands Kühlschrank eine Riesenameise. Jeder will mir das Wasser reichen, doch ich bleib bei Bier. Haut in Kescher rein, im Zechenteich. Blättergeist auf Messerschneide will kein Bettler sein. Yellow Fields repräsentativ. Eine Taube mit Headset, die abgeht. Cocktailwürstchen dreimal. Schwanz, Schwanz, Schwanz vom Cashbär zum Wäschbär. Am Straßenrand geh mal baden, Mann. Wasch, laberst, Mann. Bei klarem Verstand um Kopf und Kragen. Mal vor Taten trank dein Seil. Drahtseil gespannt, keine Balance. Sample. Ein kleiner goldener Biber sitzt draußen an der Bong. Holla hi, holla hi, holla ho. Mein kleiner goldener Biber sitzt draußen an der Bong. Holla hi, holla hi, holla ho. Doch an ihr kann sich jeder bedienen, als wär sie Tabak. So, jetzt kommt mein Kollege, der Felix. Und der macht das. Wenn fette Bitches rumhuren, kipp ich rum auf die Huren. Aha. Ja. Give me 2 minutes und die Bitch ist on fire. Sie sagt 2 hours, weiter geht's an die Eier. Eine Erklärung, wie man es mit 12 Bitches treibt. Ein Rechteck, 2 Bitches hoch, 12 Löcher breit. Eskalation auf feinstem Niveau. Ich sag sacken, sie fragt wo. Ich klatsch ihre Nacken einfach so. Ja, aha. Lass mal um die Ecke gehen, richtig schön fetten drehen. Der Mond so groß wie ihre Pupillen. Kein Platz für Huren, ich will chillen. Mein Karma ist so gut, du Spaß kannst gar nichts tun. Alle meine Bitches sind Karma-Huren, Karma-Huren.